Willkommen zu einem weiteren Teil des Hörbuchs Das Islamisierungskomplott. Diesmal als Spezialausgabe unter dem Titel Geheimer Strippenzieher des Bevölkerungsaustauschs. Die Muslimbruderschaft. Ich habe mich entschlossen, ein Spezial herauszugeben, weil ich ein wenig Angst gehabt habe, wenn zu viele Teile kommen, denken die Leute, wir müssen sie uns alle anhören, ein Teil baut auf den nächsten auf und irgendwann wird sie natürlich zu viel und ein Spezialteil kann man leichter hören, dann sagt man, okay, hat keinen Bezug zu dem vorherigen, ist abgeschlossen. Ich muss aber dazu sagen, alle Teile sind in sich selbst abgeschlossen. Also wer jetzt das jetzt hört, beispielsweise, kann jetzt auch den ersten danach hören oder den dritten, völlig durcheinander. Jeder Teil für sich steht für sich und ist in sich abgeschlossen. Fangen wir an. So wie die politische Hochgrad-Freimaurerei innerhalb des Establishments der Motor für den Globalstaat und die NWO ist, so wie das US-Pentagon mehr oder weniger in Vertreterschaft der übergeordneten Plutokratie auf Global Dominance setzt, so wie das religiöse Judentum auf eine messianische Zeit ausgerichtet ist, in dem alle Völker der Welt aus Jerusalem regiert und gerichtet werden, so zielt auch der Islam auf Herrschaft, Weltherrschaft. Ephraim Karsch, Gründungsdirektor des Fachbereichs Nahost- und Mittelmeerstudien am King's College in London, schreibt, Zitat, als eine weltumgreifende Religion sieht der Islam eine globale politische Ordnung vor, in der die gesamte Menschheit, entweder gläubig oder unterworfen, dem muslimischen Gesetz dient. Zur Erreichung dieses Ziels obliegt es allen freien, männlichen und erwachsenen Muslimen, auf dem Pfade Allahs einen kompromisslosen Kampf bzw. Dschihad zu führen. Das wiederum macht jene Teile der Welt, die noch nicht durch den Islam erobert wurden, zu einem Gebiet ständigen Konflikts, dem Dar al-Harb, Haus des Krieges, der erst mit dem schließlichen Triumph des Islam enden wird. Ende Zitat. Das heißt, Imperialismus ist keine Marotte des politischen Islam oder des Islamismus, sondern inhärenter Bestandteil des Islam an sich. Etliche bereits angeführte Ausfälle von Recep Erdogan, unsere Minarette sind unsere Bajonette, unsere Gläubigen unsere Soldaten, Europa wird bald türkisch sein und so weiter und so fern, legen davon ein beredtes Zeugnis ab. Erdogan ist Mitglied der freimaurerähnlichen Muslimbruderschaft, die Verbindungen zu einschlägigen islamistischen Terrorgruppen nicht scheut und im Bedarfsfeld der britischen und saudischen Geopolitik operiert. Ich empfehle hierzu die Inaugenscheinnahme der im Direktlink-Katalog angelegten Studien. In der europäischen Unternehmung Umvolkung, Islamisierung und Co. KG ist diese arabische Organisation ein Juniorpartner, dem es nicht auf den Transport chaotischer Verhältnisse in den Gegnerraum und damit dessen Schwächung, sondern auf eine mehr oder weniger freundliche Übernahme dieses Raums Europa ankommt. Ein Juniorpartner, der Chef werden will. Und dies kommt es nicht schon vorher zu einem Bürgerkrieg, ohne jeden Zweifel auch sein wird. Belege für diesen Ausbreitungs- und Machtanspruch der Muslimbruderschaft gibt es zuhauf. Zahlreiche unbedachte und in der Hitze einer Diskussion oder Ansprache fallen gelassene Aussprüche führender Muslimbrüder zeigen klar und deutlich an, wohin die Reise gehen soll. Es gibt sogar ein Strategiepapier, das den Eroberungsplan von A bis Z festhält. Schweizer Polizisten fanden es im November 2001 in der Lugana Villa des aus Ägypten stammenden Bankiers Youssef Nada, des Delegierten der Muslimbrüder für internationale Fragen. Zu den Hintergründen. Youssef Nada gründete 1988 die Al-Taqwa Bank, die laut italienischem Geheimdienst zum zentralen Finanzinstitut der Muslimbruderschaft avancierte und, siehe Quelle, mit extremistisch-terroristischen Gruppen verkehrte. Fast zwangsläufig fiel das Geldhaus nach 9/11 in den Blick von Polizeiermittlern. Die Schweizer Kantonspolizei entschloss sich, im Anwesen des Verdächtigen vorbeizuschauen, was im November 2001 passierte. Im Ergebnis der Hausdurchsuchung wurde das genannte Dokument, das den Titel »Für eine weltweite Strategie in islamischer Politik – Voraussetzungen, Bestandteile, Vorgehensweise und empfohlene Aktionen« trug, gefunden. Datiert auf den 1. Dezember 1982 hält es einen 12-Punkte-Plan zur globalen Machtergreifung fest. Der immer wieder als Experte für die Themen Terrorismus, Dschihad und Muslimbruderschaft von US-Militärschulen, Fachmagazinen und Parlamentariern zu Rate gezogene Sicherheitsberater Patrick Poole nennt es einen Skandal, dass diese laut NADA von muslimbruderschaftsnahen islamischen Forschern erstellte und im Englischen kurz The Project genannte Planskizze quer durch alle Weltmedien ignoriert wird. Zitat: Seither blieb Information über das Dokument und die Diskussion über seinen Inhalt auf die abgeschirmte Welt westlicher Geheimdienste beschränkt. Es ist im Einsatz eines unerschrockenen Schweizer Journalisten Sylvain Besson von Le Temps und seinem Buch La Conquête de l'Occident zu verdanken, dass Informationen betreffend The Project endlich an die Öffentlichkeit gelangt sind. Ein westlicher Beamter, welcher von Besson zitiert wird, beschreibt The Project als eine totalitäre Infiltrationsideologie, welche letztlich die Gefahr, die größte Gefahr, für die europäische Gesellschaft bedeutet. Zitat Ende. NADA erhielt in seiner Villa im Tessin Hausarrest. Dort blieb er, bis 2009 Barack Hussein Obama und Hillary Clinton, beides Unterstützer der Muslimbruderschaft, in den USA zur Macht kamen. Nur Wochen darauf wurden sämtliche Anschuldigungen gegen NADA fallen gelassen. Im September 2009 sein Name von der schwarzen Liste der UN-Sicherheitsresolution 1267 getilgt, mit Zustimmung der Amerikaner, die ihn aber unter der Executive Order 13224 auf einer Watchlist ihres Schatzamtes stehen ließen. Die Gründe dafür wurden wohl mit Rücksicht auf die saudische Regierung als geheim eingestuft. Das zeitliche Zusammentreffen der Entlastung des muslimbruderschaftlichen Außenministers mit dem Machtantritt der Obama-Administration ist vermutlich alles andere als ein Zufall. Auf Soros Allianz mit der Muslimbruderschaft, zum ersten Mal politisch bedeutsam im Jahr der Befreiung Libyens und anderer nordafrikanischer Staaten, das war 2011, wurde bereits hingewiesen. Wie so oft in der Geschichte der USA, stellte sich nun die Offensivpolitik des Weißen Hauses völlig deckungsgleich dar. Und das liegt in diesem Fall nicht nur in den kurzen Verbindungswegen zwischen Soros und der US-Administration, sondern auch in den Nähen zwischen eben dieser US-Administration und der Muslimbruderschaft. Das ist in den amerikanischen Mainstream-Medien seit etlichen Jahren immer wiederkehrend sehr valide Nachrichten gibt, denen zufolge Barack Hussein Obama über seinen afrikanischen Vater ein gebürtiger Muslim war und in seiner Jugend auf Wunsch seines indonesischen, ebenfalls muslimischen Stiefvaters auch entsprechend erzogen wurde, sei hier lediglich kurz erwähnt, aber im Nachfolgenden außen vor gelassen. Für uns interessanter ist der Fakt, dass der Halbbruder des US-Präsidenten, Abongo Malik Obama, welcher auf dem Familienanwesen in Kenia eine Moschee errichtete, von der Vizepräsidentin des obersten Verfassungsgerichts in Ägypten, Tahani al-Gebali, als Finanzierungsarchitekt der Muslimbruderschaft bezeichnet wurde. Ägyptische Geheimdienstdokumente, so Al-Ghibali 2013 im staatlichen Fernsehen, deuteten darauf hin, dass nicht nur arabische Staaten, sondern auch die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland am Sponsoring beteiligt sind, und zwar über ihre nationalen Geheimdienstkanäle. Arnold Ahlert, dessen Beiträge in der Vergangenheit unter anderem in der New York Post erschienen, stellt uns noch ein weiteres Islamismusprojekt vor, um das sich das Familienunternehmen Obama bekümmerte. Es ist die Islamic Da'wah Organisation, in Klammern IDO, eine Trägerschaft, die von eben jener sudanesischen Regierung gefördert wurde, welche das US-Außenministerium seit 1993 auf der Liste terrorfördernder Staaten führt. Das Hauptanliegen der IDO ist die Verbreitung der saudisch-extremistischen Form des Islam, des Wahhabismus in Afrika. Geschäftsführer des personell mit der Muslimbruderschaft verbundenen Vereins war niemand geringerer als Malik Obama. 2010 nahm er in dieser Eigenschaft als Sprecher an der IDO-Konferenz in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum teil. Nun mag man einwenden, der umtriebige Malik sei ja weit vom Schuss und der US-Präsident habe sicher keinen Einfluss auf ihn. Das stimmt aber nicht. Die Halbbrüder stehen sich sehr nahe. Sie waren Trauzeuge bei der Hochzeit des jeweils anderen und Malik besuchte mehrfach das Weiße Haus. Was im Übrigen 2011 auch eine Abordnung der Muslimbrüder tat. Dazu gesellt sich der Hinweis der Vizepräsidentin des ägyptischen Verfassungsgerichts, wonach auswärtige Geheimdienste, auch die amerikanischen, in die Finanzierung der Muslimbruderschaft verwickelt sind. Und an der Seite des schwarzen Präsidenten rückten gleich eine ganze Handvoll Muslimbrüder als Zuarbeiter mit in die US-Administration ein. Investigative Project Org, Plattform des in den USA vom Justizministerium und von der Bundespolizei immer wieder zur Expertise gebetenen Sicherheitskonsultants Stephen Emerson, nannte zum Jahreswechsel 2012-13 sechs amerikanische Brüder, die es in die Obama-Regierung geschafft hatten. Darunter als Primus Inter Pares Arif Ali Khan, der zum stellvertretenden Direktor der Abteilung Politikentwicklung im Ministerium für Innere Sicherheit aufstieg. Diese auch mit Heimatschutzministerium übersetzte Körperschaft war als Reaktion auf die Terrorangriffe vom 11. September gegründet worden. Beraten wurde sie nun unter Obama von Mohammed Elibiari. Zum Berater des Präsidenten selbst stieg Salam al-Marayati auf, Gründer und Leiter des Muslim Public Affairs Council. Ebenfalls zu den Muslimbrüdern und zum White House Beraterkreis zählte Rashad Hussein, der in führender Position bei der Organization of the Islamic Conference, OIC, vertreten ist. Die OIC setzt sich gegenüber westlichen Regierungen für Hate Speech Regelwerke ein, mit denen Kritik am Islam unter Verbot gestellt werden soll. Trotzdem wurde ausgerechnet Hussein von Obama beim neu errichteten Center for Strategic Counterterrorism Communications zum Verbindungsmann und Koordinator des US-Online-Kampfs gegen Terrorpropaganda ernannt. Wie der Mann seine Doppelaufgabe, einerseits Kritik am Islam an sich zu tabuisieren und andererseits militante PR auch im Namen des Islam zu bekämpfen, auf einen Nenner brachte, ist eine interessante Frage. Auch, ob das klare Bekenntnis der Ägypterin Dalia Mogahat zur Scharia im Einklang mit den freiheitlichen Ansprüchen der amerikanischen Verfassung steht. Die entschiedene Verteidigerin der Muslimbruderschaft wurde Obamas Chefberaterin in islamischen Angelegenheiten. Auch Hillary Clinton die 2009 Obama bei der Präsidentschaft den Vortritt lassen musste und bis 2013 nur Außenministerin wurde, hatte ihre Special Relations zu den Muslim-Maurern bzw. diese zu ihr. Im Juni 2012 forderten die republikanischen Kongressabgeordneten Michelle Bachmann, Trent Franks, Louis Gohmert, Tom Rooney und Lynn Westmoreland in einem Brief an den stellvertretenden Generalinspekteur des Außenministeriums, Harold Geisel, eine Untersuchung über den Einfluss von Personen auf die Außenpolitik, die vermeintlich Verbindungen zur islamistischen Muslimbruderschaft pflegten. Darunter auch Clintons stellvertretende Stabschefin, persönliche Assistentin und engste Beraterin in Mittelostfragen, Huma Abedin. Die Abgeordneten, allesamt Mitglieder des House Permanent Select Committee of Intelligence und des House Judiciary Committee, legten dazu unter anderem eine Studie des Center for Security Policy an, in der ausgeführt ist, dass drei Familienmitglieder Abedins, ihr verstorbener Vater, ihre Mutter und ihr Bruder in Verbindung zu Mitarbeitern und/oder Organisationen der Muslimbruderschaft stehen. Diese familiären Beziehungen seien, so die fünf Kongressabgeordneten, disqualifizierende Voraussetzungen, um eine Sicherheitsfreigabe zu erhalten. Es stelle sich die Frage, warum diese in ihrem Fall nicht verweigert wurde. Die stolze Muslimin, so Eigenauskunft, Huma Abedin, ist in Saudi-Arabien aufgewachsen. Ihre Mutter sitzt im Vorstand des International Islamic Council for Da'awah and Relief. Vorstandsvorsitzender ist der Führer der Muslimbruderschaft, Scheich Yusuf al-Qaradawi. Ihre Mutter ist ebenfalls Chefredakteurin des Journal of Muslim Minority Affairs, ein abedinisches Familienunternehmen, das sich ganz im Sinne der Muslimbruderschaft für die weltweite Verbreitung der Scharia einsetzt. Für eben diese Zeitung arbeitete Huma Abedin von 1995 bis 2008, zeitweise als Mitherausgeberin. Abedin spielte auch eine Rolle im Institute of Muslim Minority Affairs, ein britisch-saudischer Think Tank, den ihr Vater an der Seite des Al-Qaida-Finanziers Abdullah Omar Nazif gegründet hatte. Mit Nazif zusammen saß sie im Vorstand der gleichnamigen Zeitung. Anfang 2009 rückte Obama ins Weiße Haus ein. Bereits im April 2009 empfing er nach Angaben der liberalen ägyptischen Tageszeitung Al-Masri al-Yum, damals das einflussreichste Blatt im Land, im Weißen Haus eine offizielle Delegation der Muslimbruderschaft. Das nicht öffentlich gemachte Treffen dürfte entscheidend dazu beigetragen haben, dass Obama seine auf die muslimische Weltbevölkerung zielende Ansprache »A New Beginning« ins Geburtsland der Muslimbruderschaft nach Ägypten verlegte. Gegenüber Staatsoberhaupt Mubarak bestand die Obama-Administration darauf, dass mindestens 10 Mitglieder der islamistischen und gewaltbereiten Organisation mit zu der Veranstaltung eingeladen werden sollten. Sie fand am 4. Juni 2009 in der Universität von Kairo statt, mit den eingeladenen Muslimbrüdern. Das Verhältnis der Muslimbrüder zur Regierung Mubarak blieb in der Folge schlecht, das zur Obama-Administration hingegen gut. Und auf Letzteres kam es im Vorfeld des zur Jahreswende 2010-2011 aufblühenden arabischen Frühlings auch an. Vor allem Außenministerin Clinton war jetzt wichtig. Zusammen mit Obama war sie der Hauptantreiber zum Sturz des ägyptischen Führers Hosni Mubarak und für seine Ersetzung durch Mohammed Morsi, den Führer der Muslimbruderschaft, schreibt das gut informierte Washingtoner Blatt The Hill. Als nützlich erwies sich dabei Zalea Aberdeen, die Mutter von Clintons Vizestabschefin. Die Quasi-Direktorin des weiblichen Zweigs der Muslimbruderschaft arbeitete eng mit Mursis Frau zusammen. Ebenfalls hilfreich der Leiter der William J. Clinton Foundation in Ägypten, Gehard El-Haldad. Er zählte damals unter die absoluten Spitzenkräfte der Muslimbruderschaft, war Teil der Erhebung und wurde neben anderen Posten der Sprecher Mursis während dessen erfolgreicher Präsidentschaftskampagne. Der ägyptische Muslimbrüderführer Mursi wurde im Sommer 2012 ins Amt des Staatspräsidenten gewählt, aus dem ihn dann im Sommer 2013 die Armee, geführt vom Leiter des Militärgeheimdienstes Abdel Fattah el-Sisi, per Putsch wieder entfernte. Der türkische Ministerpräsident Erdogan, den mit Mursi die Mitgliedschaft in der Muslimbruderschaft verbindet, hätte dem Bedrängten ohne Zweifel gern geholfen, wurde aber just zum Zeitpunkt des sommerlichen Putsches in Ägypten mit Unruhen im eigenen Land abgelenkt bzw. beschäftigt. Mursis Ablösung war sehr geschickt eingefädelt. Erdogan machte Israel für den Umsturz verantwortlich. Das dahinterliegende Motiv sei die Unterstützung der anti-israelischen Hamas durch die Muslimbruderschaft. Tatsächlich warb Netanyahu nach dem Sturz der gewählten Regierung bei den Amerikanern offensiv darum, keinen Druck auf das Land auszuüben. Und Israels Mossad hatte vor dem Umsturz bei südafrikanischen Geheimdienstkollegen eine Anfrage gestellt, die darauf hinauslief zu erfahren, welche Beamte loyal zu Mursi standen und welche nicht. Die Loyalisten wurden dann nach dem Putsch ihrer Posten enthoben. Während der israelische Geheimdienstler Ehud Ya'ari den zum neuen Präsidenten erhobenen General el-Sisi als besten ägyptischen Partner ever bezeichnete. In der offenkundigen Absicht, die abseits stehenden Amerikaner zumindest zugunsten seiner eigenen Familie aufs ägyptische Kampffeld zurückzuholen, gab Sa'ad al-Shatter, Sohn der Nummer 2 der Muslimbruderschaft, noch im August 2013 ein heftiges Statement zu Protokoll. Gegenüber der Anatolia News Agency erklärte er, dass sein verhafteter Vater, Khairat al-Shatter, in seiner Hand Beweise gehabt habe, die Präsident Obama in ein Näheverhältnis zur Muslimbruderschaft stellen. Sollten diese Dokumente, die sich bei in Freiheit befindlichen Vertrauensleuten befänden, an die Öffentlichkeit kommen, bedeute das zweifellos das Ende von Obamas Präsidentschaft, ein Impeachment-Verfahren und dann ein langes Gefängnisurteil, wenn nicht sogar die Todesstrafe. Soweit zu Ägypten. Natürlich wurde die amerikanische Pro-Muslim-Bruderschaftspolitik breiter angewandt. Und sie hatte auch auf der nordafrikanischen Karte breitere Auswirkungen. Besser finanziert und mit Geheimdienstinformationen versorgt, war die Muslimbruderschaft im arabischen Frühling die einzige organisierte politische Kraft, die durch Wahlen an die Macht gelangte. Mit den ihnen verwandten Salafisten gewannen sie die Parlamentswahlen auch in Marokko und Tunesien. In Libyen befinden sie sich auf dem Weg zur Macht. Die amerikanische Karte auf die Muslimbruderschaft zu setzen, dieser Entscheid wurde spätestens 2011 getroffen. Am 3. Juni 2015, Ungarn lag nur mehr Tage, Deutschland nur wenige Wochen von seinem Migrationsdesaster entfernt, brachte die Washington Times einen aufsehenerregenden Artikel unter dem Titel Obama Secretly Backing Muslim Brotherhood. Verfasser ist Bill Gertz, Sicherheitsexperte des Blatts, ein Mann mit gutem Zugang in die amerikanische Militär- und Geheimdienstwelt, die ihn auch immer wieder zu Vorträgen und Briefings einlädt. Gertz zeichnete in der Clinton-Ära für zahlreiche Enthüllungsartikel verantwortlich. In diesem vom Sommer 2015 schreibt er nun, Zitat: Das Konzept, die Muslimbruderschaft zu unterstützen, wird in einer geheimen Direktive bzw. Richtlinie ausgeführt, die den Namen Presidential Study Directive 11 oder PST 11 trägt. Die Richtlinie wurde im Jahre 2011 erstellt und behandelt laut Amtsträgern, die diese geheim gehaltene Studie kennen, die Unterstützung der amerikanischen Regierung zugunsten politischer Reformkräfte im Mittleren Osten und in Nordafrika. Versuche, die Administration zu zwingen, die Direktive ganz oder wenigstens auszugsweise unter Anwendung des Freedom of Information Act freizugeben, blieben erfolglos. Bernadette Meehan, die Sprecherin des dem Weißen Haus angeschlossenen Nationalen Sicherheitsrats, White House National Security Council, weigerte sich, einen Kommentar zu PSD 11 abzugeben. Der Antiterror-Spezialist Patrick Poole beschreibt die Folgen. Zitat Poole: Jetzt sehen wir als Resultat, wie Ägypten einen Terrorfeldzug bekämpft, der von der moderaten Muslimbruderschaft vorgetragen wird. Wir sehen ein zum Failed State abgewracktes Libyen. Und wir sehen den NATO-Verbündeten Türkei, wie er von einer säkularen Demokratie zu religiösem Totalitarismus verkommt. Unter Obamas Kumpel Erdogan. Ende Zitat Poole. Diese gefährliche Außenpolitik wurde durch die PSD 11 lanciert und die offene Umarmung der Muslimbruderschaft durch die Regierung. Die katastrophalen Effekte können wir jetzt sehen. Soweit Patrick Poole. Frank Gaffney, Kopf des Center for Security Policy, hat die subversive Arbeit der Muslimbruderschaft sowohl in den USA als auch in anderen Ländern lang und breit dokumentiert. Gaffney sagt, dass die Muslimbruderschaft unter allen Gruppen, welche die totalitär-islamistische Doktrin der Scharia promoten, die gefährlichste ist. Verschiedene Unterstützer der Muslimbruderschaft sind als entscheidende Berater Obamas identifiziert worden, so Gaffney. Dies der Auszug aus der Washington Times. Die Muslimbrüder und die mit ihnen verbundenen Salafisten machten den Weg frei. Mit Ausnahme von Algerien, wo die Umsturzarbeit stecken blieb, kam der arabische Frühling in allen arabisch-islamischen Mittelmeer-Anrainerstaaten zur vollen Entfaltung. Wir reden hier vom oberen Teil der Trans-Sahel-Zone, mit dem sich zur Erinnerung Thomas Barnett im US-Militärverband AFRICOM damals so intensiv beschäftigte. Das Tor Afrikas nach Europa stand nun offen und konnte genutzt werden von den Muslimbrüdern. Was folgte, war der afrikanische Umvolkungsexodus, der Massentransit, organisiert von den Globalisten in Brüssel, in der UNO, in den Logen, im Pentagon, in Soros eigenen NGOs und in der Muslimbruderschaft. Belege in diese Richtung gab es frühzeitig. So warnte der tschechische Präsident Miloš Zeman 4 Tage, nachdem er in seiner Neujahrsansprache die Migrationswelle als Invasion bezeichnet hatte, in einem Interview mit Radio Prag am 4. Januar 2016, er verfüge über Informationen von führenden arabischen Politikern, die bewiesen, dass die Flüchtlingsbewegung von den Muslimbrüdern organisiert sei. So habe ihm der marokkanische Außenminister jüngst erklärt, dass die Muslimbruderschaft nicht nur die Kontrolle der muslimischen, sondern der gesamten Welt erlangen wolle, betonte Zeman. Außerdem habe der Kronprinz der Vereinigten Arabischen Emirate die Bruderschaft als Dachorganisation aller islamistischen Terrorgruppen bezeichnet. Wörtlich: Basierend auf diesen 2 Informationsquellen glaube ich, dass die Invasion von der Muslimbruderschaft organisiert ist und finanziell von einer Reihe von Staaten unterstützt wird. Die Bruderschaft könne Europa nicht den Krieg erklären, weil sie dafür zu schwach sei. Aber sie kann eine wachsende Flüchtlingswelle vorbereiten und allmählich die Kontrolle Europas erlangen, lautete die Schlussfolgerung des tschechischen Präsidenten. Dass sie das will, bestätigt der Programmdirektor für Extremismus an der George Washington University, Lorenzo Vidino, in einem quellenreichen, definitiv lesenswerten Artikel für die Vierteljahreszeitschrift Middle East Quarterly. Unter der Überschrift »Die Eroberung Europas durch die Muslimbruderschaft« konkludiert Vidino, Anführungszeichen, anders als die große islamische Gemeinschaft, dürfte das Endziel der Muslimbruderschaft nicht nur einfach sein, Muslimen zu helfen, die besten Staatsbürger zu sein, die es gibt, sondern das islamische Recht auf Europa und die Vereinigten Staaten auszudehnen. Besonders erschreckend, die 2005 verfasste Abhandlung belegt, dass es der Muslimbruderschaft mit saudischer Finanzhilfe damals schon gelungen war, die deutschen und zentraleuropäischen Islamvertretungen zu kapern. Französische und belgische Metropolen, in denen Salafisten zu Tausenden ganze Straßenzüge zum Gebet unter freiem Himmel okkupieren, geben heute ein sichtbares Zeugnis von der einstmals stillen Landnahme. Dass der Islam insgesamt, so wie andere Religionen früher und zum Teil noch heute, Anspruch auf Weltdominanz erhebt, lässt sich unschwer in etlichen unverdächtigen Fachabhandlungen nachlesen. Dass die Muslimbruderschaft sich diesen Auftrag besonders zu Herzen nimmt, dürfte auf der Strecke bis hierher klar geworden sein. Die Organisation geht mit ihren Absichten durchaus transparent um. Auch Scheich Yusuf al-Qaradawi, den die meisten Beobachter als den Weltführer der Muslimbruderschaft ausmachen, tut das. Am 28. Juli 2007 sagte er auf Katar TV, Zitat, einige Freunde zitieren einen Hadith, das ist ein prophetischer Ausspruch Mohammeds, der besagt, dass der Islam Rom erobern werde. Heißt das, dass wir die Europäer wieder einmal gewaltsam besiegen werden? Die Eroberung bzw. Unterwerfung Roms, die Eroberung von Italien und Europa, bedeutet, dass der Islam nach Europa zurückkehren wird. Muss diese Eroberung oder Unterwerfung notwendigerweise durch Krieg geschehen? Nein. Es gibt eine Sache, die nennt sich friedliche Eroberung. Das Konzept der friedlichen Eroberung hat Fundamente in dieser Religion. Und ich erwarte deshalb, dass der Islam Europa erobern wird, ohne auf das Schwert oder den offenen Kampf zurückzugreifen. Ende Zitat Qaradawi. Qaradawi spricht sich für die Gründung der Vereinigten Staaten des Islam aus, als eine zeitgemäße Form eines Kalifats und als einzige Alternative zur Hegemonie des Westens. Und er greift als Kampfform der friedlichen Eroberung den ebenso wichtigen wie weithin unbekannten islamischen Terminus der Hijra auf. Das ist nicht nur mehr eine Flüchtlingskrise, das ist eine Hijra, erkannte im Sommer 2015, als die volle Wucht der Millionenimmigration gen Europa brandete, auch der US-amerikanische Religionswissenschaftler Robert Spencer. Hijra ist die islamische Doktrin der Migration, die wiederum eine Form eines heimlichen Dschihad darstellt. Emigration im Namen Allahs, also in ein neues Land zu ziehen, um den Islam dorthin zu bringen, wird im muslimischen Kulturkreis als höchst verdienstvoller Akt gesehen, schreibt Spencer. Wer immer für die Sache Allahs auswandert, wird dafür auf Erden viele Plätze und Wohlstand finden, so steht es im Koran. Wer immer Haus und Hof als Emigrierender Allahs und seines Verkünders verlässt, und dann den Tod erleidet, wird von Allah belohnt werden. Hijra bedeutet auf Arabisch Migration. Allerdings führt der Begriff eine tiefere Bedeutung mit sich. In der islamischen Geschichte war die Hijra ein Ereignis, das sich 622 nach Christus abspielte, als Mohammed und seine Anhänger im heutigen Saudi-Arabien von Mekka nach Medina flohen. Dieser Vorgang markiert drei der wichtigsten Ereignisse im Islam. Der Beginn der islamischen Kalenderdatierung, die Geburt der ersten islamischen Regierung, die erfolgreiche Anwendung von Gewalt und Folter zur Propagierung des Islam. Zu jener Zeit, als Mohammed mit seinen Gefolgsleuten die Hijra machte, war Medina eine überwiegend jüdische Stadt, die mit den anderen heidnischen Arabern gute Beziehungen unterhielt. Als Mohammed 8 Jahre später von dieser Stadt aus seine militanten Offensiven begann, um schließlich 630 Mekka zu erobern, war der Großteil der heidnischen und jüdischen Bevölkerung entweder zum Islam übergetreten, geflohen oder tot. Den wenigen Überlebenden wurde eine Jizya genannte Sondersteuer abgepresst, die an Mohammed und die Seinen zu entrichten war. Das war ihre einzige Möglichkeit, unter Mohammeds neuem Kalifat weiterzubestehen. Im islamischen Recht und der zugrunde gelegten Religionswissenschaft bezieht sich die Hijra auf eine Wanderungsbewegung von Muslimen aus einem vornehmlich islamischen in ein vornehmlich nicht-islamisches Gebiet, verbunden mit dem übergeordneten Ziel, in der neuen Heimat eine islamische Dominanz bzw. Herrschaft herzustellen. Deshalb sollten mehr europäische Führungspersönlichkeiten so aufgeweckt sein wie Orban, sagt Claire Lopez, leitende Mittelostexpertin am Washingtoner Center for Security Policy. Zitat: Heute sind das Nationalstaatsprinzip und alle Konzepte nationaler Souveränität dem konzertierten Angriff durch die Kräfte der globalen Dschihad-Bewegung ausgesetzt. Dschihad ist nicht nur ein gewaltsames Phänomen. Der Heilige Krieg kann durch viele andere Mittel beschritten werden, auch durch die Hijra. Ende Zitat. Der Antiterror-Experte und ehemalige Mitarbeiter des US-Ministeriums für Homeland Security, Philip Haney, argumentiert ähnlich, wenn er feststellt, dass die Migration ein Werkzeug radikaler Islamisten ist, um ihr Ziel, die Eroberung, voranzutreiben. Zitat: Wir kommen immer wieder auf die Gravitationskraft der Scharia zurück. Diese Macht, die die weltweite islamische Bewegung antreibt, ist eigentlich der Dschihad. Es ist ihr Ziel, weltweit die Scharia einzuführen. Der Dschihad ist die Taktik, die von verschiedenen Gruppen, die alle dasselbe wollen, in verschiedenen kaleidoskopartigen Formen angewandt wird. Zitat Ende. Leo Homan macht in diesem Zusammenhang in seinem 2017 erschienenen Buch Stealth Invasion, zu Deutsch Tarnkappeninvasion, auf eine Leitinstanz aufmerksam. Ihm fällt auf, dass es vor allem muslimische Führer mit direkten Verbindungen zur Muslimbruderschaft sind, die immer wieder durchblicken lassen, dass Einwanderung Teil der Strategie der Bewegung ist, um den Westen zu erobern. Diese Erkenntnis hat sogar das Flaggschiff der britischen Qualitätspresse, die Times, erreicht. Unter der Überschrift »Die Türkei ist ein trojanisches Pferd, das Europa in Gefahr bringt« konnte man dort 2016 über den türkischen Präsidenten und Muslimbruder Recep Erdogan lesen, Zitat: Bei den Feierlichkeiten zum 562. Jahrestag der Eroberung Konstantinopels aus bis dahin christlicher Hand rief Erdogan einer begeisterten Menge von geschätzt 2 Millionen Türken zu: Was ist die Eroberung? Die Eroberung, das ist die Hijra, die Expansion des Islam mittels Immigration. Die Eroberung ist Mekka. Die Eroberung ist Jerusalem. Die Eroberung ist Al-Andalus, das muslimische Spanien. Die Eroberung bedeutet, die Tore Anatoliens nach Wien zu öffnen, euch, dieser gesegneten Nation. Sie bedeutet, das Osmanische Reich auf einen Raum zu tragen, der 3 Kontinente und 7 Klimazonen umfasst. Ende Zitat Times. Vergleicht man sie mit der Muslimbruderschaft, So stellt die eng verbundene Organisation Internationale Vereinigte Staaten des Islam nahezu deckungsgleiche Forderungen auf. Ihr Ziel ist es, wörtlich, das Christentum vom Angesicht der Erde wegzufegen und die islamische Weltherrschaft umzusetzen. Ihr Führer Scheich Farouk al-Mohammedi spricht bereits von Eurabien und den islamischen Staaten von Amerika. Kulturen, die sich am Ende noch verweigern, würden die Vorteile des Polizeistaats kennenlernen, schreibt der Scheich in der Publikation The Global Islamic Civilization: The Power of a Nation Revived. Wir, die Muslime, sind dabei, uns England zu nehmen. Die Muslime sind im Kommen. Sie sind wie ein Tsunami, der über Europa hinwegfegt. Zitiert die britische Presse im Februar 2013 den Londoner Islamprediger und ISIS-Werber Anjem Choudhary, seines Zeichens Anhänger des syrischen Muslimbrüderführers Omar Bakri Mohammed. Demokratie, Liberalismus und Religionsfreiheit habe man das Herz zu verschließen. Die Realität werde sich nun ändern. In einem knapp 30-minütigen Interview mit dem christlichen US-Sender CBN hatte Choudhary im August 2012 seine Strategie erläutert, in Europa und in den USA mit Hilfe eines wachsenden Bevölkerungsanteils von Muslimen schrittweise die Voraussetzungen zur Ablösung der Demokratie und zur Gründung eines islamischen Staates, also Kalifats, unter der Herrschaft der Scharia zu schaffen. Wörtlich: Wenn wir mit ausreichend Autorität und Macht ausgestattet sind, dann sind wir als Muslime verpflichtet, die Ordnungsgewalt denen wegzunehmen, die sie innehaben, und dann die Scharia einzuführen. Zitat Ende. 2015 ging es dann rund. Ausgerechnet den 11. September des Jahres wählte sich Imam Sheikh Muhammad Ayed zum Tag der Verkündung, um in seiner Jerusalemer Al-Aqsa-Moschee, eines der drei größten Heiligtümer des Islam, Klartext zu sprechen. Die europäischen Staaten, so der Imam, nehmen die gerade anlandende afrikanisch-arabische Migration nicht aus Mitgefühl, sondern wirtschaftlicher Notwendigkeit auf. Europa sei alt und schwach geworden und brauche menschlichen Nachschub für seine Fabriken, so Ayed. Die Aufnahme muslimischer Einwanderer habe daher nichts mit Barmherzigkeit zu tun. Zu den niedrigen Geburtenraten in europäischen Ländern äußerte der Imam wörtlich: Sie haben ihre Fruchtbarkeit verloren, deswegen verlangen sie nach unserer. Wir werden mit ihnen Kinder zeugen, weil wir ihre Länder erobern werden. Weiter sagte Ayed: O Deutsche, o Amerikaner, o Franzosen, o Italiener und alle, die so sind wie ihr, nehmt die Flüchtlinge auf. Wir werden sie bald im Namen des kommenden Kalifats einsammeln. Man werde diesen Völkern sagen, das sind unsere Söhne. An die Muslime gewandt erklärte er: Die Juden und Christen werden euch nie mögen, aber ihr werdet dennoch nie ihren Religionen folgen. Diese dunkle Nacht wird bald vorüber sein, und dann werden wir sie niedertrampeln, so Allah will. Ende Zitat. Das klingt nun nicht mehr nach einer friedlichen Übernahme, sondern eher nach Gewalt. Was gerade mit Blick auf die Muslimbruderschaft, in deren Geschichte sich Glaube und Politik immer wieder mit Militanz und Terrorismus verbinden, nicht verwundern sollte. Die Beziehungen der Bruderschaft etwa zum Islamischen Staat und seinen ultraradikalen ISIS-Kämpfern sind zahlreich und eng. Nur zwei von vielen möglichen Quellen, die diese Connection grundsätzlich aufarbeiten, finden sich angehängt. ISIS wiederum nutzt die gegenwärtig stattfindende afrikanisch-arabische und somit zu 90% islamische Massenmigration, um eigene Kämpfer zu Tausenden nach Europa zu schleusen. Dem Istanbul-Vertreter des amerikanischen Medienportals BuzzFeed gelang es, mit einem IS-Verantwortlichen in Kontakt zu treten, der für seine Organisation das Schleppergeschäft in der südlichen Türkei betreibt. Der ISIS-Agent, ein ehemaliger Mitarbeiter der staatlich-syrischen Sicherheitskräfte, der zu Beginn des Krieges die Seiten zum Islamischen Staat gewechselt hatte, stimmte dem Treffen zu, weil die Journalisten einen dem Dschihadisten bekannten rebellennahen Kämpfer als Vertrauensmann zwischengeschaltet hatten. ISIS, so die Aussage des extremistischen Schleusers, sende undercover seine Aktivisten nach Europa. O-Ton: Wir nutzen die Flüchtlingskrise, um den Westen zu infiltrieren. Dazu schmuggle er die Kämpfer in kleinen Gruppen durch die Türkei, wo sie dann an der Seite von hunderten Migranten vor der Küste in Frachtschiffe gebracht werden. Die laufende Operation sei ein wörtlich kompletter Erfolg. Mehr als 4000 austrainierte ISIS-Söldner hätten es auf diesem Wege bereits in die EU geschafft, wo sie als Schläfer auf weitere Anweisungen warteten. Ihnen falle die Aufgabe zu einem geeigneten Zeitpunkt Anschläge auszuführen. Mit Blick auf Europa habe man weitreichende Pläne. Warten Sie es ab, lacht er. Unser Traum eines Kalifats bezieht sich nicht bloß auf Syrien. Das ist global geplant. Und es wird, so Gott will, bald soweit sein. Türkische Flüchtlingsschleuser verifizierten die Angaben und gaben zu, bei der Aktion selbst behilflich zu sein. Auch leitende Mitglieder des US-Senats bestätigten, dass der IS seine Kämpfer auf Flüchtlingsschiffen in die EU transportiere. Ich denke, das Statement, dass das wirklich abläuft, ist hinreichend abgesichert. In welcher Größenordnung es passiert, wissen wir dagegen nicht, sagte der Geheimdienstvorsitzende im Senat, Richard Burr. Wir haben von diesen Vorgängen gehört, ließ sich Senator Lindsey Graham, Mitglied des Senate Armed Services Committee, vernehmen. Mit Stand vom Januar 2015 fügte er hinzu, dass angesichts eines sich hinziehenden Krieges in Syrien echte Flüchtlinge und IS-Militante gleichermaßen die Transitroute über die Türkei nutzen würden. Soweit Angaben aus 2015. 2016 konnte man ganz Ähnliches von berufener europäischer Stelle vernehmen. Hier war es der ehemalige Einsatzleiter des ungarischen Geheimdienstes, Laszlo Földi, der im Oktober während einer TV-Debatte zum Thema Migration aus dem Nähkästchen plauderte. Wir hören, O-Ton. Es ist Tatsache, dass tausende muslimische Kämpfer hier in Europa angekommen sind. Das ist kein Terrorismus im klassischen Sinne, von dem wir hier sprechen. Es ist ein Angriff auf breiter Front, eine Invasion, die zwei Ziele verfolgt. Das erste liegt darin, so viele gut ausgebildete Soldaten wie möglich nach Europa zu schleusen, deren primäre Aufgabe es ist, die bereits vor Ort befindliche muslimische Bevölkerung anzuwerben, also die Moslems der zweiten und dritten Generation, die in den angeblich nicht vorhandenen No-Go-Zones leben. Über 50% wollen sich nicht in die Kultur der Aufnahmeländer integrieren und damit bilden sie das Potenzial für eine künftige Armee, sagt Földi. Der Interviewer wirft darauf ein, dass es unter der Massenmigration doch zweifelsohne viele echte Flüchtlinge gibt und stellt die Frage, warum kommen die nun nach Europa? Warum suchen sie keine Aufnahme in den noch reicheren Golfstaaten? Was zu tun auch kulturell und entfernungsseitig näher liegen würde. Földi: Neben der Strategie, echte Kämpfer nach Europa zu verschaffen, gibt es noch eine zweite Strategie, die auf eine mehr friedliche Eroberung Europas hinausläuft. Die reichen arabisch-muslimischen Ölländer nehmen die schlecht ausgebildeten, mittellosen, muslimischen Flüchtlinge nicht auf, weil sie wissen, dass sie diese nicht in den Arbeitsmarkt integrieren können. Sie können sie aber zum Aufbau einer neuen Massenbasis in Europa nutzen. Diese Menschen werden bei Wahlen für islamische Parteien stimmen, welche die Ölländer in Europa mit ihrem vielen Geld gründen werden. Sie werden somit über diese kritische Masse Macht in den Parlamenten erlangen. Da Europa diese künftige Wahlbasis einlädt, ist es eine geradezu perfekte Situation. Soweit Földi, der am Schluss des Interviews noch einmal die kämpferischen Konsequenzen der bislang noch relativ zivil verlaufenden Landnahme anspricht. O-Ton: Wenn sich die Lage nicht ändert, dann wird die einzughaltende Scharia als religiöse Gesetzgebung schon spätestens 2021 dazu führen, dass wir uns fragen werden, wie viele europäische Regionen sich bereits im Bürgerkrieg befinden. Denn die gut ausgebildeten Kämpfer werden die Grenzen der No-Go-Zonen überschreiten und auf die umliegenden Gebiete ausgreifen. Sie werden ihre Kraft mit der angestammten Bevölkerung messen, die irgendwann versuchen wird, sich zu verteidigen. Die Obrigkeit wird dann nicht mehr in der Lage sein, die Situation mit der ihr zur Verfügung stehenden Logistik unter Kontrolle zu halten. Ende Zitat des langjährigen ungarischen Geheimdienstleiters. Völdis Prognosen wurden wiederum im Dezember 2016 vom früheren Antiterrorchef des britischen Geheimdienstes MI6, Richard Barrett, bestätigt. Barrett sagte dem Radiosender BBC4, 3 Monate nach Völdi, dass sich in Deutschland mittlerweile 7000 Terrorverdächtige aufhalten. Die hohe Zahl sei für die deutschen Behörden nicht mehr wirkungsvoll zu kontrollieren. Die Hilflosigkeit und die damit einhergehende, rapide bröckelnde Sicherheitslage in Deutschland sei selbstgemacht, befand US-Sicherheitsexperte Jim Hansen, Stunden nach dem LKW-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt auf Fox News. Hansen, der in mehr als einem Dutzend Länder geheimdienstliche Operationen zur Terrorabwehr und Aufstandsbekämpfung leitete, wirft Angela Merkel vor, in der Migrationskrise in großem Ausmaß Dschihadisten gleich mit nach Europa eingeladen zu haben. Für die Berliner Terrorfahrt müsse sie ihre eigene Politik verantwortlich machen. Es sei extrem gefährlich, Menschen aus den Brutstätten des Extremismus hereinzulassen, vor allem, wenn man keine Mittel habe, die Ankommenden sorgfältig zu überprüfen. Gefragt, wie Europa die Bedrohung durch Migrationsterroristen beseitigen könne, erwiderte Hansen, wir wissen wohl alle, wer das eigentliche Problem ist. Das deutsche Volk, wenn wir bei diesem verweilen wollen, befindet sich damit unter Attacke von gleich 2 Gegnern. Auf der einen Seite ist das die Geopolitik des Islam, sei sie nun friedlicher oder kriegerischer Natur. Auf der anderen ist es die eigene Regierung, die im Übrigen in der Verfolgung ihrer verstiegenen, fast kulthaft betriebenen Umvolkungsideologie vollkommen parallel mit den Systemmedien agiert. Keine der vorstehenden Nachrichten, weder die Enthüllung der IS-Terrorschleusung über die Türkei, noch die bestätigenden Aussagen amerikanischer, britischer und ungarischer Geheimdienstexperten höchster Rangstufe, wurden von der deutschen NWO-Lizenzpresse gebracht. Nichts. Kein Wort davon. Mehr noch, die EU-weit, wie in Deutschland, in die absolute Spitze des regierenden Establishments eingezeckte Dekulturalisierungssekte beginnt mittlerweile sogar damit, der Bevölkerung das Recht auf Selbstinformation zu entziehen. Zuletzt betraf es die Politikerin Marine Le Pen, die ihre Mitbürger auf die selbstproduzierten PR-Videos des IS verwies und dafür vom Europaparlament ihre Immunität entzogen bekam, damit sie dafür strafrechtlich verfolgt werden kann. Der skandalöse Vorgang hat einen, dicke Anführungszeichen, sehr guten Grund. Kann man doch in diesen aufwendig gestalteten Filmen klar sehen, wie die bärtigen Gotteskrieger selbst bei krasser numerischer Unterlegenheit gegen kampferfahrene Staatsarmeen einen hochwirksamen Partisanenkrieg entfalten. Allein schon die hier von Drohnenkameras eingefangenen, mit viel Pyrotechnik geboosteten PKW-Terrorfahrten machen klar, dass bereits ein Zehntel der mittlerweile nach Europa eingedrungenen ISIS-Kämpfer reichen würde, um der abendländischen Heimatfront das absolute Fürchten zu lehren. Dabei braucht es die ultraradikalen Selbstmordkämpfer des Islamischen Staats nicht einmal für eine blutige, fundamentalistisch-muslimische Erhebung. Teile des zivilen Klientels, welches wir in Europa bereits länger hier haben, reichen völlig. Nach einer breit angelegten Studie an französischen Schulen halten es satte 33% der jugendlichen Mohammedaner für akzeptabel, die islamischen Ansprüche an die Gesellschaft mit Gewalt durchzusetzen. Die gleiche Anzahl sprach sich für den religiösen Absolutismus aus, was bedeutet, dass keine andere Religion neben dem Islam existieren darf. Die im Frühjahr 2017 erhobene Studie griff auf Umfragewerte zurück, die von etwa 7000 Schülern im Alter von 14 bis 16 herrühren. Frankreich ist weit weg? Von wegen. Kurz vor Weihnachten 2007 präsentierte Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble der Öffentlichkeit eine umfangreiche Studie über Muslime in Deutschland, die noch dessen Amtsvorgänger Otto Schily 2004 beim Institut für Kriminalwissenschaften, Abteilung Kriminologie, an der Universität Hamburg in Auftrag gegeben hatte. Ergebnis: 40% der Befragten ab dem 18. Lebensjahr sei fundamental orientiert. Sie halten die Anwendung physischer Gewalt als Reaktion auf die Bedrohung des Islam durch den Westen für legitim. Sie glauben an eine Belohnung für im Kampf getötete Gotteskrieger. Unter 2700 separat in Hamburg, Köln und Augsburg erfassten Jugendlichen der 9. und 10. Jahrgangsstufe sind 25% selbst zu Gewalttaten gegen Andersgläubige bereit, wenn es der islamischen Gemeinschaft dient. Dieses gefährliche Viertel hält Gewalt ebenfalls für legitimierbar, wenn es um die Verbreitung und Durchsetzung des Islam geht. Die Studie des Innenministeriums schlussfolgert, dass Religion innerhalb der muslimischen Bevölkerung eine sehr große und bei jungen Leuten noch wachsende Bedeutung hat. Das heißt, jährlich mit Steuermilliarden finanzierte Pro-Integrationskampagnen erzielen im muslimischen Bevölkerungssegment nur begrenzt Wirkung. Während es zugleich gelingt, in der erheblich besser erreichten autochthonen Stammbevölkerung den Glauben zu verankern, dass die hauptsächlich islamische Neukultur einen Gewinn darstellt und die sie tragende Bevölkerungsgruppe gleich mit. Bleibt die Frage, was hat der landläufige Deutsche davon, wenn im Idealfall von 4 muslimischen Mitbürgern 3 nett sind, während der 4. selbst eingestandenermaßen Gewehr bietet, bei kommenden Unruhen zum Schlachtermesser zu greifen, um seinem Gastgeber den Hals auf Scharia-Maß zu kürzen. Dass diese Aussichten in Frankreich noch unbequemer sind, wurde bereits erwähnt. Und, Achtung, das sind nur die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffern dürften beträchtlich sein. Denn nicht jeder facharbeitende Mitbürger wird bereit sein, mit seiner Gewaltbereitschaft offen gegenüber einem völlig fremden Umfrageteam hausieren zu gehen. Wer nun einwendet, es gebe doch gar keine Aufstandsgefahr, der möge noch einmal die in dieser Vorlesungsreihe gezeigten Planungen konkurrierender Geheimdienste in Rechnung stellen. Er möge die Aussagen von muslimischen Hasspredigern oder salafistischen und muslimbrüderlichen Führern bedenken und sich deren mitunter ausgezeichnete Beziehungen zu kriegsführenden Milizen und Terrorgruppen von Nah-, Mittelost- bis Afrika vor Augen halten. Die in Nigeria, Tschad, Niger und Kamerun erfolgte Besetzung großer Landesteile durch die islamistische Terrormiliz Boko Haram wird offiziell als Bürgerkrieg gesehen und begann 2009 als Aufstand gegen Anti-Scharia-Maßnahmen der lange Zeit inaktiv gebliebenen Obrigkeit. In Libyen folgte der durch Al-Qaida, ISIS und die Muslimbruderschaft 2011 durchgeführte Umsturz ähnlichen Mustern. Die dann nahezu identische Strategie verfolgte der Islamische Staat 2012 bis 2017 in Syrien und konnte nur mühevoll unterdrückt werden, nachdem die allein zu schwachen Regierungstruppen Hilfe aus Russland bekamen. Dass es über Muskelspiele und Terrorangriffe hinaus in Europa noch nicht zu ähnlich finalen Szenarien gekommen ist, hat vor allem 2 Gründe. Auf der einen setzen übernahmebereite islamische Geopolitiker auf den Faktor Zeit, der dem kommenden mohammedanischen Kräfteüberhang in großen Schritten entgegeneilt. Die amtlich zur Verfügung gestellten Migrations- und Geburtenraten lassen hier an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Nichts zu wünschen übrig lässt auf der anderen Seite auch die andienende Politik der europäischen Regierungen. Warum eine verfrühte Auseinandersetzung suchen, Wenn dem eigenen Kultursegment in Deutschland Stadtteile, in Schweden Ortschaften in Stadtgröße und in Frankreich oder Griechenland gar ganze Landstriche zur faktischen Selbstverwaltung überlassen werden. Diesen Parallelgesellschaften werden von Legislative, also Scharia, über Judikative, Scharia-Gerichte, bis hin zur Exekutive, Scharia-Polizei, alle staatlichen Wirkungsformen zugestanden bzw. gesetzlich anerkannt. Der Aufbau von Kleinmilizen findet derweil unter dem Deckmantel von Bürgerwehren sowie türkisch-arabischer Biker- und Martial-Arts-Vereinigungen statt. Auch hier, ohne dass die in Regierungsämtern befindlichen Büttel der NWO-Selbstmordsekte einschreiten würden. Duldsamkeit und Nachgeben fördern die in der Hijra florierende, weitgehend friedliche religiöse Landnahme nachhaltig. Aber die Ruhe ist überaus trügerisch. Die Situation kann unter einem täglich verschlechterten Kräfteverhältnis jederzeit kippen, wenn sich Aufnahmestaaten ihrer christlichen und laizistischen Wurzeln besinnen und dem faktisch politisch Taten folgen lassen. Wir sind inzwischen so weit, dass schon der Widerspruch europäischer Staaten gegen ein morgenländisches Patenregime der heranwachsenden fünften Kolonne das Fass zum Überlaufen bringt. Im Frühjahr 2017 plante der türkische Präsident Erdogan Massenkundgebungen in Deutschland, Holland und Österreich, um, Anführungszeichen, seine Auslandstürken auf ein Verfassungsreferendum einzuschwören, das ihm mehr Macht einräumen sollte. Als sich die Regierungen in Berlin, Wien und Den Haag dagegen sperrten, ging's zur Sache. Vor tausenden Anhängern in Istanbul tönte der Sultan: Wenn ihr mich nicht hereinlasst oder mich nicht sprechen lasst, dann werde ich einen Aufstand machen. Europa werde schon lernen, wie man mit der Türkei umzugehen habe, schob Außenminister Mevlüt Cavusoglu nach. Ansonsten werde die Türkei es Europa beibringen. Ihr werdet von eurem befehlenden Diskurs absehen. Die Türkei befiehlt, sagte er. Die Türkei sei die Umma, die weltweite Gemeinschaft von 2 Milliarden Muslimen. Und die ließen sich auch einsetzen. Cavusoglu im O-Ton. Bald könnten in Europa auch Religionskriege beginnen. Und sie werden beginnen, so der Außenminister. Als Deutschlands NWO-Lobbypresse nebst der angeschlossenen Merkel-Administration ernsthaft darüber rätselten, was Aufstand und Religionskrieg denn bedeuten mögen, erklärte es ihnen Erdogan, wiederum öffentlich, bei einer Journalistenveranstaltung in Ankara. O-Ton: Wenn ihr euch weiterhin so benehmt, wird morgen kein einziger Europäer, kein einziger Westler auch nur irgendwo auf der Welt sicher und beruhigt einen Schritt auf die Straße setzen können. Recep, unsere Minarette sind unsere Bajonette Erdogan, ist wie an früherer Stelle oft genug gesagt Muslimbruder. Und eben diese quer durch Europa mächtige Muslimbruderschaft ist das Scharnier zwischen dem inner- wie außereuropäischem Islam. Extremistische wie vermeintlich gemäßigte Strömungen unter einem Dach vereint.